Eisengeruch. Geruch von Schienen auf der Fahrt von Marat. Theater im Keller. Neukölln. Weserstraße 511. Eingang Ticket Wedelstraße. Mehr Hammer. Können Sie sich wir haben Sommerbrauch. Alarm ist hier sehr wichtig. Weiter. Unsere Betreiber sind hier und hier. Rendezvous Berlin. Und zwar vom 6. September bis 2. Die plötzliche Schwierigkeit, sich der Gleichzeitigkeit vieler Ereignisse bewusst zu bleiben. Im Auto nach Tannerreise. Sind eben in diesem Augenblick, im Morgendunkel von Cape Canaveral, 7 Uhr morgens Ortszeit, die Columbia von der Startrampe abhebt, dass in derselben Sekunde, um 9 Uhr vormittags Ortszeit Brasilien, ein Indianer im Amazonas Zwiesprachen mit Vögeln hält, Mazatlan, Mexiko, um 6 Uhr morgens Ortszeit noch Macht ist und Hochzeit gefeiert wird. Diese plötzliche Schwierigkeit, sich so vieler Gleichzeitigkeiten bewusst zu bleiben. Auch der beiden Schamanen, Maranga und Fluss und Peru. Sie üben jetzt den Trance außerhalb jeden Orts und jeder Zeit bewusst zu bleiben. Auch die Fischer von Lomé nicht zu vergessen. In dieser Minute unter dem gleichen Schlag der Sonne, wenn es in Träumen oder Erinnerungen nicht. Die Teil, die sie sich bewusst bleiben wollen, von so vielen Ereignissen zu einer derselben Zeit an.